So. Wir sind im Irrgarten. Ja, ich werde irre, René. Ich glaube, man muss sich immer rechts halten. Ja. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, also immer rechts halten. Und ich hoffe, wir schaffen das noch rechtzeitig zu unserer Aufzeichnung. Das müssen wir hier im Irrgarten aufzeichnen. Und also, wir laufen hier bestimmt wie lange? Gefühlte 5 Stunden? Ich weiß es nicht. Aber ich so lange war's. Julia wartet draußen, die wird uns das dann sicherlich sagen. Ja, noch scheint die Sonne, noch ist taghell, ein Glück. Blöd ist, wenn man hier auf die Toilette muss. Ja, dann hat man ein Problem. So, jetzt wieder ein Felsen, das ist schon mal gut. Ich kann nicht mehr, René. Ich auch nicht mehr. Mir tun auch schon die Füße weh. Aber Leo rennt und rennt. Hast du nicht gesagt, komm, wir machen das ohne Plan? Nee, Leo hat gesagt, wir schaffen das ohne. Wir entscheiden uns für Renés Variante, nicht für Leo. Leo wollte links. Ich glaube, das Prinzip funktioniert. Immer rechts halten. Immer rechts halten? Leo, kannst du noch? Sag mal. Ah. Leo rennt, er wird halt gut schlafen. Ich glaub, sie. Ach nee. Mist. Mist. Ja, hätten wir mal auf Leo gehört. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan, herzlich willkommen. Ja, und wir sitzen hier an einem gemütlichen Samstagmorgen. Ja, den Pfingstsamstag. Gibt es denn den Pfingstsamstag überhaupt? Ja, man sagt es ja so, damit man weiß ja automatisch, wann das ist. Genau, den Samstag vor Pfingsten. Wir sitzen hier gemütlich, aber nicht im Auto, im Stau auf der Autobahn, wie vielleicht Millionen andere Deutsche im Moment. Könnte man dem Geräusch aber fast entnehmen. Nein, hier ist ein idyllischer. Keine Abgase von Autos. Wir sind im chinesischen Garten in Marzahn-Hellersdorf. Ist es der chinesische Garten? Das ist doch nur ein Teil. Ich habe gerade ein Foto gemacht. Ich glaube, da stand was von Gartenwelt. Ja, auf jeden Fall im Erholungspark Marzahn. Ja, und wir hatten das ja angekündigt im Blog. Richtig. Aber und klatsch doch einfach mal hier. Klatsch, 2000 ja. Besucher. Ja. Nee, es ist natürlich auch schwierig. Wie viele Quadratmeter sind das hier? Du, ich habe es mir aufgeschrieben. Echt jetzt? Ja. Kannst du es umrechnen? 21 Hektar. 21 Hektar? 21 Wie viele Quadratmeter sind das? 21 Fußballfelder, ja, keine Ahnung. Das ist unsere fußballaffinen Zuhörer werden das wissen, was das, wie viel das ist, ne? Aber zu den Fakten vom Erholungspark kommen wir nachher nochmal. Wir können auch gerne jetzt schon dazu kommen. Wollen wir jetzt? Okay. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe mir mal ein bisschen was rausgesucht, der Erholungspark. Also, der befindet sich mitten in Marzahn, muss man dazu sagen. Richtig, im idyllischen Marzahn, auf ich jeden Fall. Ich werde vielleicht einen Beitrag vorbereiten, also ich werde auf jeden Fall einen Beitrag vorbereiten, denke ich mal, dass man sich dann nochmal ein paar Bilder angucken kann. Ja. Sehr viel Natur, ihr hört schon die Vögel im Hintergrund zwitschern. Ja. Und kein Plattenbau weit und breit in Sicht. Kein Plattenbau, genau. Genau, ja, im Erholungspark Marzahn, in den Gärten der Welt, so ist ja das Thema. Der Titel. Richtig, und allgemein zum Erholungspark kann man sagen, er ist wie gesagt 21 Hektar groß, also eine Riesenfläche, mitten im Herzen von Marzahn. Und eröffnet wurde er am 9. Mai 1987 und es ist exakt 21 Jahre her. Hat sich doch lange gehalten, ne? Wenn man überlegt, einige Sachen sind ja untergegangen in der Zeit. Zu DDR-Zeiten war es noch der... Die Gartenschau? Achso, Gartenschau, nicht Erholungspark? Nein, und nach der Wende wurde das dann erweitert zum Erholungspark und mit Themengärten sozusagen erweitert. Zum Beispiel haben wir seit 2000 den chinesischen Garten oder auch die Gärten des wiedergewonnenen Mondes genannt. Mhm. Dann gibt es seit 2003 den japanischen Garten oder auch der Garten des zusammenfließenden Wassers. Und es gibt auch einen orientalischen Garten. Das müssen wir uns nachher auf jeden Fall noch alles angucken, ne? Wir sind ja nur ein bisschen abgelaufen hier. Um Gottes Willen, ja. So viel Zeit haben wir, glaube ich, gar nicht. Da braucht man schon eine, um sich wirklich jeden Garten anzugucken. Ich glaube, da muss man viel Zeit mitnehmen. Also wir haben den Tag heute freigehalten für den Erholungspark hier in Marzahn. Hm. Und den koreanischen Garten, den Seola, Seoul von der Stadt Seoul. Ich glaube, den habe ich schon gesehen. Das ist ein Geschenk sogar von der Stadt Seoul. Sag doch mal was zu dem Eintrittsgeld. Also bei dieser Fülle an Sachen, die man hier sehen kann, würde man bestimmt denken, der Tierpark, der kostet 11 Euro Eintritt. Hatten wir vorhin, ne? So ungefähr, ne? Dann müsste das ja wahrscheinlich auch so in dem Dreh kosten. Nee, gibt es ja keine Tiere, das musst du abziehen. Achso, da zieht man die Tiere ab und dann kommt man auf 3 Euro. Richtig, 3 Euro regulär, das ist ein Top-Preis. Tagespreis, ne? Ja, und die Jahreskarte haben wir sogar geguckt, 20 Euro. Ist doch top. Sind 7-mal besucht, dann hast du die Jahreskarte drin. Und das ist wirklich schön. Also wir sitzen hier auf Stühlen, auf einer großen Wiese. die hier Bänke. Auch bereitstehen, genau, Bänke, Stühle, das kann man sich alles dann einfach nehmen und sich dann hinsetzen. Ja. Und ja, das ist wunderschön. Genug Bewegungsmöglichkeiten und auch Spielgelegenheiten für Kinder. Leo ist jetzt nämlich gerade mit Julia auf dem Spielplatz. Genau, die drehen sich da gerade auf dem Karussell. Vielleicht gehen wir dann die mal hin. Die drehen sich auf dem Karussell, genau. Die drehen gerade durch. Ja, noch ein paar Sachen zum Erholungspark. Es gibt noch neue Gärten, die in Planung sind. Was fehlt denn noch, René? Hast du da eine Idee? Was hier noch fehlt? Achso, ich habe übrigens noch vergessen, da sind wir auch vorbeigelaufen. Seit 2008, also seit knapp 2 Monaten, gibt es den Karl-Förster-Staudengarten. Da waren wir gerade gewesen. Genau, da sind wir vorbeigelaufen. Das ist ein kleiner Goldfischteich. Ja, so ungefähr, ne? Ja, nee, nicht so ungefähr, ganz genau so. Ich habe ihn gesehen. Karl Förster, ein berühmter Staudenzüchter und Gartenphilosoph aus Potsdam-Bornin. Ja. Muss hier in der Nähe sein. Ja, im Bau befindet sich, der wird auch dieses Jahr noch eröffnet, im Jahr 2008, ein italienischer Renaissance-Garten. Mhm. Klingt schon mal vielversprechend. Und geplant, aber Eröffnung steht noch nicht fest, ist ein christlicher Garten in der Gartenschau. Kann ich mir ehrlich gesagt nichts drunter vorstellen. Aber bei dem Eintrittspreis werde ich mir das wohl dann nochmal angucken. Ja, wobei ich habe festgestellt, ich war schon ewig nicht mehr hier. Ich überlege, Julia war ja erst diese Woche hier, ich war auch schon eine ganze Weile nicht hier. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ein Ausflug nach Marzahn. Ja, kann man, wo kommt man hierher? Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, kein Problem. Bus direkt vor der Tür. Wenn Sie fahren. Ja, jetzt ist ja vorbei, jetzt fährt es ja wieder. Mit Auto natürlich, genug Parkplätze, kostenlose sogar. Ja. Aber natürlich nur am Eingang Eisenacher Straße. Der Eingang Blumenberger Damm, da ist ein kostenpflichtiger Parkplatz. Und natürlich mit Fahrrad kann man hierher fahren. Es gibt schöne Radwanderwege entlang der Wuhle. Ich wollte gerade sagen, ne? Wie bis wohin geht eigentlich dieser Radwanderweg an der Wuhle? Von Ahrensfelde bis hinter nach Köpenick sogar. Also man kann quasi im Osten Berlins einmal an der Wuhle langfahren. Ja, da kann man auch sicherlich mit Skatern fahren, ne? Ja, wurde alles schön ausgebaut jetzt. Ja, aber mit Auto ist ja auch unkompliziert. Die haben auch eine Webseite, die werden wir mal verlinken, denke ich. Genau. Aber mit Auto darf man natürlich dann nur hierher kommen, wenn nicht gerade autofreier Sonntag ist. Super Überleitung. Super Überleitung zu einem heißen Thema im Moment im Blog. Die Frage ist nur, wer hat dieses super Thema? Ja, Stefan, du hast da ganz schön eine große Vorlage gegeben, die jetzt in eine Diskussion ausgeartet ist. Aber eine absolut positive Diskussion. Ja, natürlich mit gegensätzlichen Meinungen, ne? Wobei genau das ja auch fruchtbar ist. Also die unterschiedlichen Meinungsträger, die sollten sich dann nicht auf eine persönliche Ebene begeben. Aber ich denke, das ist auch gar nicht der Fall, ne? Nö, ist auch nicht Sinn der Sache. Nee, aber so wie es jetzt läuft gerade, die Diskussion im Blog, finde ich schon sehr interessant, wenn man mal die verschiedenen Seiten sieht. Weil es ist ja so, man sieht es immer aus seiner Warte. Mhm. Und dann beachtet man natürlich auch andere Argumentationen auf den ersten Blick gar nicht. Ja, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Wirst du denn dein Auto stehen lassen am 1. Juni? Ich habe geguckt, der 1. Juni ist ja der Tag, bevor... Vor dem 2. Juni. Vor dem 2. Juni, bevor wir nach Disneyland fahren. Ach, quasi. Das ist schon der Tag, ja? Das ist der Tag, bevor wir nach Disneyland fliegen. Und wir werden das Auto nicht stehen lassen, weil wir müssen nämlich noch zu einem Geburtstag. Mhm. Und da kommen wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zwei Kindern und einem Kinderwagen zwar hin. Stimmt, man darf ja auf die Umweltkarte, das fand ich ganz interessant, 2 Erwachsene und 5 Kinder mitnehmen. Richtig, auf alle sozusagen und Zeitkarten. Und der normale Fahrschein, der Einzelfahrschein gilt als Tageskarte. Genau. Das finde ich mal einen sehr guten Zug von der BVG und das finde ich auch gut, dass auf die Art und Weise halt auch Unternehmen diese Aktion tragen, ne? Das heißt, auf freiwilliger Basis finde ich das völlig okay. Was ich noch nicht weiß, da bin ich noch gespannt, ob es da Informationen gilt eigentlich an diesem Tag der Sonntagsfahrtplan. Weil wenn viele mitmachen, dann sind natürlich auch die Verkehrsmittel voller. Und ach so, ja, das kann natürlich sein. Da möchte ich natürlich auch, dass der Bus oder die Bahn öfter fährt. Ah. Wobei sich das dann ja wieder aufhebt mit dem autofreien Sonntag. Das geht doch da sicherlich um Umweltschutz, ne, denke ich mal. Das wird vorrangig das Thema sein, ja. Ah. Ja. Ähnliche Aktionen gibt es ja auch in anderen Bereichen, aber ich denke, die Diskussion wollen wir einfach mal im Blog belassen. Genau, das ist der Beitrag 1765 und nochmal, um das klarzustellen, es ist keine Pflichtveranstaltung, also ein freiwilliger autofreier Sonntag in Berlin am 1. Juni 2008. Obwohl es eine schöne Vorstellung ist, dass die Straßen mal wirklich frei sind und da gar nichts ist, finde ich eigentlich eine nette Vorstellung. Ja. Aber dafür ist ja heute eine tolle Aktion. Leider erfahrt ihr das jetzt wahrscheinlich ein bisschen spät. Aber ihr habt das in der Zeitung gelesen. Und vielleicht wart ihr sogar da, auf der Autobahn Schönefeld. Ja. Die ist nämlich heute für Fußgänger zugänglich. das verlängerte Teilstück, ich glaube, von wo bis wo geht denn das eigentlich? Ich weiß nicht. Es geht irgendwie von Rudow weiter Richtung Schönefeld, ne? So in etwa. Möglicherweise, es soll ja schon der Zubringer zum Flughafen, zum Großflughafen genau. Schönefeld sein, ne? Das haben wir letztes Jahr, wo Axel beim Airport dran war, unser Blogger Axel, sind wir da auch lang gelaufen und da war ja schon eigentlich, hat man das ja alles schon gesehen. Ha. War schon cool. Ja, das finde ich auch cool. Leider schaffen wir es ja zeitlich nicht, dahin zu gehen. Ich weiß, dass das auch bei anderen Autobahnstücken schon gemacht wurde, dass man da die Möglichkeit hat, mal auf der Autobahn zu laufen. Also ich sage nur die Eröffnung der Rügendammbrücke. Ach, die ist auch rein für Autos, da hat ja der Dürkenbeitrag drüber gemacht, ne? Genau, und ich habe, glaube ich, genau, die 1567 das sogar. Der Rügendamm. Drauf, drüber und nebenher von Dürk. Aha. Ja. Ja, die Eröffnung dieser Autobahn ist dann am 23. Mai, also in den nächsten Tagen. Und dann geht's weiter, ist zwar noch nicht angefangen, das Stück, aber die Verlängerung der Autobahn Richtung Treptower Park. In Planung. So, jetzt zieht hier ein... Kleiner Sturm auf, nee, ist eine kleine... Aber wir haben ja perfekte Technik mittels Popschutz. Ich sollte dann mal bald die Sonnencreme auflegen, glaube ich. Und jetzt kommt auch Julia und Leo. Leo hat Stöcker gesammelt, na toll. Ja. Ja. Gut, und die Autobahn führt uns zum nächsten Thema? Was ist das nächste Thema, Autobahn? Wo führt uns die Autobahn hin? Zum Urlaub. Stimmt. Ist ja jetzt genau der richtige Zeitpunkt, über Urlaub mal nachzudenken. Ja, ich habe ihn jetzt hinter mir, den ersten Urlaub. Stimmt, wir haben ziemlich zeitnah zwei Urlaube. Dein Jahresurlaub ist schon weg, ja. Ist mir gerade so, geht mir gerade so auf. Ja. Du warst nämlich in Blankenstein. In Thüringen, ja. Jetzt wollte ich nochmal nachgucken, wie viele Leute die Gemeinde Blankenstein hat, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie ruhig das dort war. Aber ich wollte nur schon mal sagen, wo die sind. Naja, aber das ist... Julia, weißt du, wie viele Leute in Blankenstein wohnen? Also Julia schätzt 1000. Also ist ein Dorf noch oder wie? Oder klein? Ist ein Dorf, ja, ist eine Gemeinde, ist keine Stadt. Ach so. Aber ist kein wirkliches Dorf, sagt Julia. Mitten im Gebirge, im Thüringen. Da ist kein Bauerndorf, genau. Ach so. Da sind viel zu viele Berge, um das dann Bauernhof sein könnte. Weil zu viel Industrie ist, ja, das ist ja die Papierfabrik, die ZPR heißt sie, glaube ich. Sagte mir nichts. Sagte mir ehrlich gesagt auch nichts. Interessant wäre es trotzdem gewesen, da mal reinzuschauen. Hey, nicht die Arme. Ja, und Thüringen geht jetzt gerade in die Medien mit einem Slogan, der da heißt, Thüringen, wo Arbeiten so schön wie Leben ist. Aha. Und das geht wohl durch die Tageszeitungen wie FAZ, Financial Times Deutschland, Die Welt, glaube ich, und das Handelsblatt und so weiter und so fort. Ja, macht quasi gerade Werbung. Machen viele Bundesländer. Ich habe neulich in der U-Bahn fürs Saarland Werbung gesehen. Ja, die Frage ist, ob die Touristen werben wollen oder ob die Einwohner werben wollen. Ja, würdest du die Stadt verlassen? Naja, sagen wir so, in Blankenstein war zum Beispiel ein Grundstück gewesen, was zum Verkauf stand. Und ich nehme mal an, dass es vom Preis her auch geht, weil das ist halt Dorf. Aber also die Vorstellung... Da zu leben. Urlaub ist in Ordnung, aber dort zu leben... Also dazu genieße ich viel zu viele Vorteile hier in Berlin. Ich weiß noch nicht. Ja, und ich glaube, dein Leben würde sich auch um 180 Grad... ändern. Ne? 180 Kilometer sogar. Ja, also nach Blankenstein ist 300 Kilometer. Ja, die Arbeitsmarktlage ist ja dort auch nicht besonders berauschend. Da muss man natürlich, muss das alles geklärt sein. Und die Berge jeden Tag und so. Oh nee, also. Ja, ich stöhne schon, wenn ich mit meinem Fahrrad hier in Marzahn fahre. Du fährst mit Fahrrad zur Arbeit. So ist es. Du hast einen sehr sportlichen Morgen und einen sehr sportlichen Feierabend. Das sieht man, oder? Ja. Ja, Stefan, ich habe mich schon gewundert über die Keulen, die du da unten an den Füßen hast. wie weit ist das von dir bis zur Firma? Was fährst du mit dem Fahrrad? Das ist nicht weit, das sind vielleicht 3-4 Kilometer höchstens. Na gut, das könnte man auch laufen, das wäre vielleicht sogar noch sportlicher. Ja, aber so mit Fahrrad fährt man halt 10 Minuten bis eine Viertelstunde, je nach Ampellage. Und dann ist kein Problem. Du benutzt einen Helm? Nein. Oh. Das ist nicht gut. Mein Cappy habe ich meistens. Ja, toll. Ach, du bist ja schon mal mit dem Fahrrad gestürzt. Gibt es da nicht einen Beitrag zu? Nein. Da gibt es keine Fotos zu. Gibt es keinen Beitrag zu? Nein. Du bist doch ganz, ganz barbarst auf die Fresse gefallen. Ach, nein, nicht auf die Fresse. Ich habe zwei Tage nicht wiedererkannt. Nee, da war doch irgendwas gewesen. Ne? Du bist bei Glatteis Fahrrad gefahren? Das war nicht Glatteis. Das war, wo mein Fahrrad neu war. Ach so, ich zur Seite noch nicht eingefahren. Ne? Eben, das passiert. Ja. Ja, bis jetzt alles super gelaufen. Einmal fast überrollt worden, aber echt? Nicht weiter schlimm. Ja. Ist das wirklich so ein Krieg zwischen Autofahren und Fahrradfahren? Ich krieg das ja nicht so mit. Was heißt Krieg? Es ist an manchen Ecken gefährlich. Ist so, ja. Trotz, obwohl die Verkehrsführung doch eigentlich nicht so schlecht sein sollte. Mit Radwegen und Ampeln. Ja, wobei ich sagen muss, also es gibt jede Menge Radfahrer, die wie die Chaoten fahren. Ha? Die kennen keine roten Ampeln, die kennen keine Kreuzung oder so. Ach so, also mehr Probleme aus den eigenen Reihen. Also Radfahrer gegen Radfahrer. Erst, also das auf jeden Fall, ne? Ja. Und bei Autofahren, na gut, also sage ich mir, ich habe Zeit, kann auch ein bisschen langsamer an der Kreuzung fahren, dann passiert mir nichts, ne? Gerade rechts abbiegende Autofahrer sind sehr gefährlich. Ja. Diese, wo wir gerade noch Radfahren, ist ja auch das Axel auch ganz fit drin, ne? Ja. Da fiel mir nämlich gerade noch ein, wir müssten mal Axel fragen, ob er uns zum Laufen, nicht mal zum Thema Laufen, ein Interview geben möchte. Jetzt beginnt mal, ja, die Laufsaison wieder, ja, möglicherweise. Das war das einfach mal, was nämlich interessant ist, Axel war vorher Raucher gewesen, ich glaube, das kann ich sagen, ohne seine Persönlichkeitsrechte zu verletzen. Ja. Nee, der war Raucher gewesen und hat ja dann, während wir ihn kennengelernt haben, oder nachdem wir schon eine Weile kannten, aufgehört zu rauchen und hat angefangen zu laufen. Und ich glaube, das wäre mal wirklich sehr interessant. Mal aus seiner Erfahrung zu hören und zu sehen, wie unkompliziert es eigentlich ist, wenn man sich einfach mal selbst diszipliniert. Ja, da werden wir mal gucken, ob wir das in Angriff nehmen können. Ja. Wir haben ja schon erfolgreich mit Maite ein Interview gehabt. Genau. So, was sagt denn die Zeit? Ich denke, also vom Gefühl her... Die Zeit sagt, es wird Zeit für Musik. Ja. Da hast du jetzt zwei super Songs rausgesucht. Ja. Ich konnte mich nicht entscheiden, was wir denn nehmen. Leo, möchtest du bestimmen, welches Lied wir spielen? Ja? Er ist gerade vertieft in sein Spiel. Er hat bei der Großmutter ein 20 Jahre altes Steckerspiel bekommen. Hier, das kannte ich auch noch von früher. Nee, aber ich glaube, Leo ist... Steckheimer, was ist damit? Genau, das kenne ich noch von früher. Ja. Nee, sag mal, dann sage ich, wir nehmen das zweite Lied. Das zweite, okay. Dann nehmen wir Brian McCon, heißt der, glaube ich, mit Sunny Day. Das passt ja wie die... Wie Faust aufs Auge. Ja, dann sag mal den anderen Titel, der hat auch gepasst. Can I Pay You With Sunshine? Can I Pay You With Sunshine? Siehst du, da wäre mir zum Beispiel auch eingefallen, dass das für uns auch die einzige Bezahlung ist, die wir hier für den Podcast haben. Ja. Aber wir spielen trotzdem den anderen, ne? Soll das jetzt Kritik sein? Oder nee, gar nicht, das macht doch Spaß. Okay. Ja, das ist die Hauptsache. Und bei den Massen an Zuhörern, das ist mir schon Bezahlung genug. Ja. Und dann der Sonnenschein dazu. Aber lass uns den anderen Song spielen. Spaß bei der Arbeit, passt ja zu Thüringen. Spaß bei der Arbeit? Nee, wie hast du gesagt? Wie ist der Slogan? Der Slogan war gewesen, Thüringen, wo Arbeiten so schön wie Leben ist. Achso, ja, ist ja jetzt gerade. Also, welchen Song haben wir jetzt? Wir hören Sunny Day von Brian McCann. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Hoping for a sunny day, rain decides to come and stay. Clouds are down, fog my way, but I will not forget. The promised birth inside of me. A divine appointment revealed, you see, yeah. That through life's calamities, I will not forget. You have made it clear that I am in your perfect. Wir sind zurück. Und wir haben gerade in der Werbepause festgestellt, ja, dass wir was vergessen haben. Was ganz Wichtiges. Ja, und zwar hatte ich natürlich noch ein paar Impressionen in Thüringen aufgenommen. Wenn ihr jetzt mit Kopfhörern unterwegs seid, dann wird es ein hoffentlich schönes Sounderlebnis. Und ich würde sagen, da hören wir, nee, wollen wir da jetzt gleich reinhören? Das spielen wir jetzt gleich mal ein. Okay, dann, ja, dann sind wir jetzt nochmal ganz kurz weg. Genau. So, wir befinden uns jetzt direkt über der Selbitz. Ein kleiner Fluss, der an dieser Stelle hier die Grenze zwischen Thüringen und Bayern ist. So, jetzt bin ich im Moment in Thüringen und jetzt gehe ich rüber und jetzt bin ich in Bayern. Jetzt gehe ich wieder zurück. So, jetzt bin ich wieder in Thüringen. Ja, das ist nicht die einzige Besonderheit oder Funktion der Selbitz. Außerdem ist sie nämlich am Ende des Rennsteiges, den wir jeden Tag mindestens 4 oder 5 Mal hoch runterlaufen müssen, weil unsere Unterkunft sich nämlich auf den so ziemlich höchsten Berg hier in Blankenstein befindet. Ja. Julia macht gerade eine Fototour. Das sieht mir aber sehr geschäftlich aus, was sie hier macht. Ja. Aber es ist doch sehr erholsam, allein schon das Plätschern. Wir gucken mal, ob wir noch näher ans Wasser rankommen. Lena ist übrigens auch dabei, denn Leo, den haben wir, der hat die Nase voll vom Laufen. Lena, sag mal was. Nee, Madame ist schweigsam. So, wir gucken jetzt mal, Lena, ob wir hier eine Stelle finden, ohne uns die Füße nass zu machen. Ja, da sieht es doch gut aus. Denn die Selbitz ist auch ein sehr reißender Fluss. So, jetzt sind wir übrigens in Bayern. Ja, jetzt laufen wir. Das ist übrigens wunderbares Wetter. Schön sonnig, es ist 18 Uhr. Und jetzt befinden wir uns direkt neben der Brücke, unter der Brücke. Ja, müssen wir heute Abend unbedingt Zeckenkontrolle machen. Und da müsste man sie hören. Die Selbitz. Ein Naturereignis in Bild und Ton. Nein, nur in Ton für euch. Da. Da plätschert sie. Wenn man das zu lange hört, muss man, glaube ich, auf die Toilette. Und deswegen machen wir an dieser Stelle einfach mal einen knallharten Schnitt. So, ich mache mit dem Leo einen kleinen Regenspaziergang. Und der Leo erklärt mir gerade die Welt, wie immer. Ja, es regnet ein bisschen, man hört das, glaube ich, ganz gut. Guck mal, ein Wurm. Der ist ganz schön lang. Ja, aber ich habe einen riesengroßen Regenschirm gesponsert gekriegt von Rudi. Und deswegen werde ich nicht nass. Leo ist das schön eingepackt. Komm Leo, wir gehen mal weiter. Da vorne ist ein Berg. Ein riesiger Wurm. Was macht der? Der krabbelt. Ja, und wir lernen gerade die Natur kennen. Der Wurm sieht ganz schön komisch aus mit der Spitze vorne. Was ist das für ein Wurm? Ein Regenwurm. Ja. Na komm, wir gehen mal weiter, Leo. Komm mal mit. So, aber es ist ganz angenehm. Trotz des Regens. Ja. Gut, dann werde ich den Leo jetzt mal packen und wir gehen weiter. So, jetzt sind wir auf Schloss Burg. Mit knarrenden Treppen. Leo hat sich schon in die Hosen gemacht, als er die ersten Ritterrüstungen gesehen hat. So, ein wunderschönes Schlafzimmer. Ganz toll, ein mit Gold verziertes Bett. Das kann man gar nicht beschreiben, muss man sich echt mal selbst angucken. Ah, die Wände ein bisschen doll bemalt, aber ansonsten sieht schon recht hübsch aus. So, weiter geht's. Zum Rittersaal. Ja, und dann sind wir, wie gesagt, in den Rittersaal gegangen und für Leo war der Rittersaal so mehr der Horror. Ach so? Ja, die Ritterrüstungen waren ihm unheimlich, obwohl er eigentlich ganz begeistert war, dass wir uns so Ritter angucken wollten. Aber er hatte halt immer einen Sicherheitsabstand eingenommen. Für einen Erwachsenen durchaus zu verkraften, ja. Der Anblick dieser Ritter. Ja. Ja, sehr schön. Eine Woche natürlich bestimmt wieder viel zu schnell vergangen. Ach nee, es war okay. Also es war von der Länge okay. Ich denke, länger wäre dann schon wieder zu viel gewesen. Ja? Ja, ja. Und Wetter habt ihr ja auch richtig Glück gehabt. Wetter war fast so gut wie hier. Ja. Wie jetzt. Sehr schön, sehr schön. Ja, was haben wir denn noch? Du hast noch ein paar Urlaubsbeiträge rausgesucht. Ja, weil wir ja beim Thema Urlaub sind. Also ich sag mal so, wir haben die entsprechenden Beiträge in den Shownotes natürlich verlinkt, aber das Potpourri der Urlaubsbeiträge geht halt von Blankenstein in Thüringen bei dir über die Urlaubsplanung zum Disneyland Paris. Venezuela haben wir. Dann haben wir den Rügendamm, haben wir auch schon erwähnt. Den was? Den Rügendamm. Ja, ist und das Urlaub? Ein 53-Stunden-Kurzurlaub auf Rügen von Dirk haben wir auch noch. Nürnberg haben wir von Dirk. Insel Usedom, das warst du sogar. Ja. Mallorca. Das war ich nicht. Das war einmal Dirk mit Fahrrad und einmal Susanne. Stimmt, Dirk hat ja eine richtig Mörder-Fahrradtour durch Mallorca gemacht. Und Susanne war auch schon mal auf Malle. Ja. Aber ob sie da am Ballermann war, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Und Ostsee natürlich, das warst auch du. Ja, das war übrigens auch Usedom. Kann durchaus sein, aber es ist zeitlich weit auseinander. Ja. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Könnte man eigentlich eine eigene Kategorie draus machen. Da sollten wir vielleicht wirklich mal überlegen. Ja. Urlaubsbeiträge, vielleicht für euch die eine oder andere Anregung für den Sommer, mal dahin zu fahren. Ja, ich habe noch einen anderen Tipp. wenn wir schon mal bei Tipps sind. Und zwar ein Unternehmen, was im Moment durch die Medien ging, aufgrund nicht allzu guter Mitarbeiterbehandlung, veranstaltet ein Kinderfußballturnier mit 384 Mannschaften. Ach so? Welches Unternehmen meinst du, sagst du? Lidl. Aha. Heißt das eigentlich Lidl oder Lidl? Lidl. Ja, weil... Also ist ja nur ein D. Naja, dann deswegen Lidl. Ja, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, ein Fußball, Kinderfußballturnier und das Finale findet am 31. Mai in Berlin statt. Ah. Ja. Hast du Leo da angemeldet? Nee, weil der hat es mit Fußball nicht so. Ach so. Ja. Das soll doch mal ein richtiger Junge werden. Der muss ja nun nicht, der macht Gewichtheben nebenbei. Nee, macht Spaß. Ich dachte, er spielt Schach. Ja. Zum Fußball fällt mir noch was ein. Tippspiel? Ja. Immer gut. Noch anmelden? Einen Monat noch. Es kostet nichts. Außer, dass ihr euch mal dort dann einloggt, euren Tipp abgebt. Und wir haben schon festgestellt, Julia wird wieder mitmachen, weil sie hat ja letztes Jahr so glänzend alles vorhergesagt. Ja, es gilt also, Julia herauszufordern. Ja, aber das ist natürlich Glück, weil sie ist eine Frau und hat null Ahnung von Fußball wahrscheinlich. Das gehört wahrscheinlich dazu. Ich habe bestimmt mehr Ahnung als Rudi. Julia sagt, sie hat mehr Ahnung als ich vom Fußball. Ja gut, das ist ja offensichtlich. Das kann durchaus sein und das ist auch keine Kunst. Ja. Das ist so durchaus wahr. Was soll man von jemandem halten, der sich für eiförmige Bälle interessiert? Ja, wie gesagt, ihr könnt euch da anmelden. Ihr könnt... ja, mal Kontakt zu uns aufnehmen. Genau, dazu. Der Beitrag, den habe ich gar nicht im Kopf, aber es ist ja auf jeden Fall verlinkt. In den Countdowns. Verlinkt. Und auch dort, ja. Sag doch mal die Kontaktmöglichkeiten, dann machen wir die jetzt gleich. Genau, also wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, schreibt eine E-Mail. Um euch zum Beispiel bei dem Tippspiel anzumelden oder um halt eure Meinung abzugeben. Ja, dann eine E-Mail an blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular im Blog beziehungsweise die Kommentarfunktion in den jeweiligen Beiträgen. Oder ruft uns an, kostenlos sogar, wenn ihr die Nummer 030 202 36803 wählt und kostenlos nur dann, wenn ihr im Blog in das Kontaktformular geht und auf den grünen Telefonhörer klickt. Oder wenn ihr eine Telefonflatrate habt, so wie es ja heutzutage fast das jeder ist sowieso, hat. Ja. Ja. Genau. Und ihr könnt uns natürlich nicht nur eure Meinung zusenden und zukommen lassen, ihr könnt uns auch schon Geburtstagsgrüße für die 50. Sendung, die ja bald ansteht. Noch zwei Folgen. Ja. Hören wir dann eigentlich auf? Nee, wir machen dann weiter. Und wir planen, das passt eigentlich zum 50-jährigen, zum 50. Jubiläum des Podcasts, ja? Wir planen eine Party. Aber dazu gibt es auch nur Infos, wenn ihr uns mal anschreibt oder wir an entsprechender Stelle im Blog oder wir laden euch persönlich ein. Nehmt einfach, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, einfach Kontakt zu uns auf. Oder ihr schickt uns Geburtstagsgrüße, dann laden wir euch garantiert auch zu der Party ein. Jo. Am liebsten nehmen wir die Geburtstagsgrüße als Audio entgegen. Genau, oder eben direkt per Post als Riesengeschenk. Ja, genau. Die Postanschrift erfahrt ihr auch per Mail. Ja, genau. Ich habe eine riesen Amazon-Wunschliste. Träum weiter, René. Ja. Ja, da sind wir ja eigentlich schon fast durch, oder? Nicht? Na, ich hab noch eine Sache, was mir diese Woche passiert ist, was ich ganz lustig fand. Und zwar habe ich eine Spam-Mail bekommen. Kann einer mal das heulende Kind abschalten? Nein. Ich habe eine E-Mail bekommen, eine Spam-E-Mail. Und da stand, Viagra anonym bestellen. Ah, fand ich lustig, weil ich, wenn ich es anonym bestelle, woher wollen die dann wissen, wo ich es hinschicke, wo sie es hinschicken sollen? Hast du denn mal auf den Link geklickt? Nee, natürlich nicht. Ah. Langsam wird es hier voll und laut. Ja, aber das ist doch gut. Ich meine, es ist schon fast mittags und die Leute genießen das schöne Wetter. Ist ja auch verständlich. Ja. Und der Erholungspark Marzahn, hier nochmal die Homepage, die haben wir noch gar nicht genannt. Ja, dann sag mal. www.grün-berlin.de und grün mit UE natürlich. Dann landet ihr... Obwohl, mit Ü geht heutzutage auch, aber die werden die nicht... keine Ahnung. Haben. Das hängt vom Browser ab. Eine sehr informative Homepage und sogar barrierefrei. Wie der ganze Erholungspark. Aha. Der trägt nämlich das... Hattest du mir nicht gesagt, die ist so groß für deine Auflösung? Ja, aber man kann es ändern. Also man kann die Schriftart ändern, aber ich glaube, da ändert sich nichts an der Auflösung. Aha. Mit meiner 1024 Auflösung ist das... Echt? Ist so wenig? Ja. Was? Ich muss weit nach rechts scrollen, um alles zu sehen. Oh... Aber gut, das, vielleicht hat es mit barrierefrei hat es ja eher nichts zu tun. Ja, das ist, finde ich, nicht barrierefrei, wenn ich mal normal sterblicher sich die richtig angucken kann. Ja, aber fand ich sehr interessant, weil der ganze Park hat auch das Signet gekriegt, barrierefrei. Aha. Was auch sehr gut ist. Heutzutage. Das werde ich sehen, wenn ich gleich auf die Behindertentoilette gehe. Wenn die Stufe runterfällst. Ich habe ja noch keine Stufen entdeckt. Das stimmt wirklich. Stimmt allerdings. Und dann, was ich auch noch sagen wollte, wir sind jetzt bei Crossing oder wie es allgemein genannt wird. Xing, genau. X-I-N-G. Genau. Oder .com. Ehemals OpenBC. Ach, das ist der Nachfolger davon, ja? Ja, genau. Das ist der. Man hat sich gedacht, wir machen einen einfacheren Namen. Ja, ist auch. Und dann ist einfach mal Xing. Nee, Crossing, das ist ja, ja gemeint, ne? Da steckt ein kleines Wortspiel hinter. Im Prinzip sowas wie ein Freundeportal nur auf geschäftlicher Basis. Genau, Stay Friends für Erwachsene. Oder ja. Wer kennt wen? Wer kennt wen? Der hat auch was Neues, ne? Ich weiß es nicht. Es soll in Saarbrücken der Renner sein zurzeit, habe ich erfahren. Ja, hier, das ist ja meist so lokal, da wo die herkommen, ne? Ja. Ich habe übrigens auch schon Anfragen ist falsch, da haben schon Leute zu mir Kontakt aufgenommen. Ich wurde sogar angerufen von jemandem, mit dem ich vor bestimmt 10 Jahren mal in einem Haus gewohnt habe. Ach ja? Der hat mich in der Firma angerufen, weil er meine Adresse dort hatte. Man sucht doch erstmal nach alten Bekannten wahrscheinlich. Dann hat mich jemand angeschrieben, den ich kenne aus der ersten Klasse, erste bis dritte Klasse, was ja nun auch schon 100 Jahre zurückliegt. Ja. Bei dir schon, ja. Ja. Nee, also es ist wirklich sehr interessant. Also ich denke, ich werde das jetzt mal eine Weile ausprobieren. Ich denke, da kann man durchaus ein paar Kontakte aufnehmen. Und wenn ihr da auch hin wollt, dann sagt uns Bescheid, weil wenn man den Fehler macht wie ich und sich selbst anmeldet, dann hat man nur eine eingeschränkte Sichtweise auf die Daten. Wenn man aber eingeladen wird, dann bekommt der Eingeladene, nur der Eingeladene, so wie einen Premium-Monat, ja. Genau. Also, oder du kannst ja auch 10 Leute werben, dann kriegst du auch eine Premium-Mitgliedschaft. Ja, nee, aber... Darum so, was ich ja jetzt sehe, das reicht mir schon. Aber wie gesagt, wenn ihr euch da mal anmelden wollt, dann gebt uns Bescheid, dann laden wir euch ein. Genau. Dann habt ihr erstmal mehr von. Ja. Ja. Ja. Nee, du bist. Ich hab gerade. Leo, möchtest du noch was sagen? Genau, komm mal her, Leo. Leo, komm mal her. Oder wollen wir zu Leo gehen? Ach ja, wir sind ja mobil. Leo? Ach, wir gehen einfach mal hin. Wir gehen mal her. So. Jetzt gehen wir in die Sonne. Oh, hier ist schön warm. Komm mal her, Leo. Komm mal her, Leo. Möchtest du was sagen? Guck mal her. Möchtest du was sagen? Ups. Erzähl mal, wie findest du es hier im Park? Schön. Echt? Das hört sich aber nicht freudig an. Nee. Was machst du denn hier alles? Was kannst du denn hier alles machen? Hüpfen. Was hast du denn schon gesehen? Erzähl mal. Hüpfmatten. Ha? Und was hast du schon angeguckt? Ist so ein Märchengarten, ne? Ja. Kannst du dich noch an die Märchen erinnern? Ja. Erzähl mal welche. Ja, so ein sehr ruhiges Kind. Komm, ganz nach hinten. Ja, ganz nach. Nein, das ist die Aufregung, das Lampenfieber, ne? Sonst bist du nicht so. Na gut, dann spiel mal weiter. Genau. Sag noch Tschüss wenigstens. Tschüss. So. Ja. Gut, dann haben wir es, ne? Dann haben wir es, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, die 48. Folge. Oh, wir müssen erst die Sitzordnung einnehmen. Ja, die 48. Folge ist rum. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Definitiv. Und wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Zur 49. Folge. Genießt das schöne Wetter und plant euren Urlaub. Halt die Ohren steif, ne? Bis dann. Danke für den Download. Ja. Tschüss. Ciao. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Warum heißt der Irrgarten eigentlich Irrgarten? Die Leute, die vorbeilaufen, die haben ganz verzweifelte Gesichter. Ich glaube, wir sind jetzt schon 10 Kilometer gelaufen. wir sind ganz dicht dran. Ja, auf der anderen Seite sind wir jetzt. Yippie. In unsere Richtung kommt fröhlicher. Genau. Ja, cool. Wir haben es geschafft, ein Glück.